Aus seinem Zimmer drang kein Licht. Aber er schlief nicht. Als sie die Tür einen Spalt öffnete, fragte er sofort mit Misstrauen und Abwehr in der Stimme: »Hallo?« Sie schlüpfte ins Zimmer. »Ich bin's.« »Was ist los?« Die Streichhölzer, nach denen er tastete, fielen vom Stuhl auf den Boden, und er suchte leise schimpfend auf dem Boden weiter. »Ich brauche kein Licht. Ich will nur wissen, was du gemeint hast, als du Henna gesagt hast, es sei mutig, von ihm zu kommen.« »Dafür brauche ich Licht.« Er fand die Streichhölzer, zündete die Kerze an und setzte sich auf den Bettrand. »Ich finde mutig, dass er mich zuerst ins Gefängnis bringt und dann meine Entlassung aus dem Gefängnis mit mir feiert.« Er hat mich damals ins Gefängnis gebracht. Außer Dagmar und Wolf wussten nur er von Mutters Hütte im Odenwald, und beide, Dagmar und Wolf, sind lange nach mir gefasst worden. Als ich Geld und Waffen holen wollte, haben die Bullen schon auf mich gewartet. Du kannst nicht wissen, mit wem Dagmar und Wolf geredet haben. Er verdrehte die Augen und redete mit der bemühten Geduld, mit der Erwachsene auf unsinnige Einwände von Kindern reagieren. Ich weiß, dass sie mit niemandem geredet haben, okay? Was hast du vor? Nichts. Ich will Henna nur fragen, wie er sich damals gefühlt hat. Alle wollen von mir wissen, wie ich mich hierbei und dabei gefühlt habe. Jetzt will ich's auch wissen. Ulrich hat dich gefragt, sonst niemand. Henna hat kaum geredet. Dann kann er ja reden, wenn er meine Frage beantwortet. Jörg sah seine Schwester feindselig an. Duck mich nicht ständig. Bei Ulrich und Marco hast du mich ducken wollen, und bei Henna willst du mich wieder ducken. Ich stelle mich den blöden Fragen der anderen, weil ich verstehe, warum sie neugierig sind. Aber dann sollen sie sich auch meinen blöden Fragen stellen. Ich tue Henna nichts. Ich werfe ihm nichts vor. Es war Krieg, und er hat entschieden, auf welche Seite er gehört, und hat gehandelt. Er ist mir lieber als diese Gutmenschen, die alle und alles verstehen und sich nie die Hände schmutzig machen. Brauchbare Idioten, aber Idioten! Nein, ich will keinen Streit mit ihm. Ich will von ihm nur wissen, wie er sich gefühlt hat. Aber es wird Streit geben, er lächelte überlegen. Nicht, was mich angeht, dir, nicht, was mich angeht. Er stand auf, lüpfte sein Nachthemd einen Fußbreit und machte eine ironische Verbeugung. Machen sich Ihre königliche Hoheit keine Sorgen. Ihr Diener wird Ihnen keine Schande machen, zumal jetzt, wo er Ihren Mantel trägt. »Du bist ein Schatz«, er nahm sie in die Arme. Sie legte den Kopf an seine Brust. »Verscherz es mit Händen nicht. Er hat viel Einfluss, er hat guten Willen, er kann dir helfen. Wen interessiert schon, was vor 30 Jahren war? Du musst in die Zukunft leben, nicht in der Vergangenheit.« »Tia«, hatte er zu ihr gesagt, und Böckchen wollte sie zu ihm sagen, wie sie es früher und wie es schon die Mutter zu ihm gesagt hatte. Aber sie spürte, dass er sich unter ihren Worten von ihr abgewandt hatte. Er hielt noch die Arme um sie, aber die Innigkeit war weg. Dann tätschelte er ihr den Rücken. »Duck mich nicht, Christiane. Ich brauche niemanden, keinen Henna, keine Karin, keinen Ulrich. Ich komme mit wenig aus. Das immerhin habe ich im Gefängnis gelernt. Gut, ich träume von Urlaub, den ich mir mit Sozialhilfe nicht leisten kann. Meinst du, du nimmst mich mal mit?« Er schob sie von sich, so dass er ihr Gesicht sehen konnte. Sie weinte. Als alle schliefen, wachte Margarete auf. Bei Jörgs frühem Aufbruch hatte auch sie die Runde verlassen, war in das Gartenhaus gegangen, in dem sie alleine wohnte, und hatte sich ins Bett gelegt. Jetzt hatten die Schmerzen in der linken Hüfte sie geweckt, Erinnerungen an einen Unfall vor vielen Jahren. Sie weckten sie jede Nacht. Sie legte sich auf die Seite, stellte die Beine auf den Boden und setzte sich auf. Im Sitzen tat die Hüfte so weh wie im Liegen. Aber der Schmerz strahlte nicht mehr in die linke Seite und ins linke Bein. Sie wusste, sie sollte Übungen machen, Hüfte, Seite und Bein strecken, die Tabletten nehmen, die sie vor dem Einschlafen vergessen hatte. Stattdessen sah sie aus dem Fenster. Der Regen hatte aufgehört, der Himmel war klar, der Mond schien auf den Park. Er schien ihr auch auf die Füße. Ganz weiß leuchteten sie auf den dunklen Dielen. Sie nahm es als Aufforderung, aufzustehen, die Treppe hinunterzugehen und vor die Tür zu treten. Jeder Schritt fiel ihr schwer. Es war nicht nur die Hüfte. Seit ein Arzt sie mit Cortison behandelt hatte, war sie dick. Aber abzunehmen hätte mehr Disziplin verlangt, als sie hatte und haben wollte. Das Haus und das nahe Dorf lagen im Dunkel. Nur Mond und Sterne leuchteten, die Sternbilder überwältigend klar und hell, die Milchstraße verschwenderisch großzügig, der Mond mit zufriedener Behäbigkeit. Margarete kamen Urlaube im Süden in Erinnerung, in denen sie, unter stadthellem nächtlichen Himmel aufgewachsen, zum ersten Mal den Sternenhimmel in seiner Pracht gesehen hatte. »Es braucht die Ferne nicht«, dachte sie. »Es ist alles hier.« Mit langsamen, vorsichtigen Schritten ging sie los. Sie hatte keine Angst vor Scherben oder Nägeln. Sie selbst hatte Schutt und Müll ums Haus beseitigt und hielt die Wege sauber. Aber das Laufen mit bloßen Füßen war ungewohnt und machte sie unsicher. Was würden die Füße als nächstes spüren? Dann machte es sie neugierig. Kam als nächstes glatte Erde, fest wie Stein, aber doch leicht federnd, oder Kiesel, widerständig pieksend, kitzelnd, oder ein dürrer Zweig, der knackend zerbrach? Margaretes Lieblingsweg durch den Park war grasbewachsen, und sie freute sich schon auf die weichen Strähnen des Grases unter ihren Füßen. Sie ging am Haus vorbei. Als Christiane und sie das Anwesen von 2 Jahren entdeckt hatten, hatte sie gleich das Gartenhaus für sich haben wollen. Nicht, weil es trocken war und das Haus feucht und schimmlig, das wusste sie damals nicht. Das Haus war Margarete zu viel Geschichte, zu viel abgestandenes, aufgebrauchtes Leben. Die Feuchtigkeit und der Schimmel bestätigten ihr später nur, dass es von zu viel menschlicher Ausdünstung durchdrängt und verdorben war. Jetzt meinte Margarete auch die Ausdünstung der Gäste zu spüren, als sondere das Haus sie ab. Ihre guten Absichten, ihre Pflichtschuldigkeit, ihr gleichzeitiges Sich-Einlassen und Sich-Entziehen, die Lügen, die sie einander und sich selbst auftischten, ihre Verlegenheit, ihre Hilflosigkeit. Margarete blickte auf keinen der Gäste hinab. Über die Jahre hatte sie das ganze Spektrum der Reaktionen auf die Nähe zu Jörg bei Christiane erlebt, und Christiane war ihre Freundin. Vielleicht, sagte sie sich, bin ich den Gästen gegenüber auch nicht gerecht. Vielleicht sehe ich in ihnen, was in ihnen noch gar nicht zu sehen ist, aber dann kommt's eben morgen. Als Margarete und Christiane sich kennenlernten, lag der Prozess gegen Jörg schon ein paar Jahre zurück. Anfangs erklärte Christiane nicht, warum sie alle 2 Wochen einen ganzen Tag weg war. Sie musste etwas besorgen, etwas erledigen, sich um etwas kümmern. Es waren Monate, in denen die beiden Frauen dachten, sie könnten einander mehr sein als gute Freundinnen. Und wenn Christiane morgens um 5 aufstand und aufbrach, blieb Margarete ängstlich und traurig alleine im Bett zurück. Später, als beide wussten, dass ihre Liebe ein Irrtum war, und sie gleichwohl in der gemeinsamen Wohnung blieben, rückte Christiane mit Jörgs und ihrer Geschichte raus. »Ich weiß, er ist mein Bruder und nicht mein Lover. Aber ich dachte damals, ich kann zu dir erst offen sein, wenn ich mit ihm im Reinen bin. Aber ich hab's nicht geschafft. Ich habe ihm nicht gesagt, dass du und ich zusammen sind und dir nicht, dass es ihn gibt. Blöd, ja?« Sie lächelte verlegen. Ebenso verlegen kam sie manchmal von den Besuchen bei Jörg zurück. Verlegen, weil sie wieder nicht geschafft hatte, sich bei Jörg zu ihrem Leben draußen zu bekennen. Wie sie draußen nicht bekannte, dass ihre Gefühle und Gedanken um ihn kreisten. Andere Male kam sie angestrengt zurück, weil sie Jörg nur als Pflicht erlebt hatte. Und sie war das Lügen satt, das doch unvermeidlich war, weil ihre verschiedenen Leben auf verschiedene Wahrheiten gegründet, den Brückenschlag der Lüge brauchten. Dann wieder litt sie unter der Hilflosigkeit, die sie Jörg, dem Gefängnis, dem Staat und ihrer eigenen Situation gegenüber fühlte, obwohl sie sich doch abstrampelte wie der Hamster im Gitterrad. Nein, Margarete sah auf keinen der Gäste hinab, weil er mit der Nähe zu Jörg Schwierigkeiten hatte. Aber sie freute sich auf Sonntag, wenn das Haus wieder leer sein würde und sie allein. Das Gras fühlte sich unter Margaretes Füßen noch besser an, als sie es sich vorgestellt hatte. Seine Strähnen waren feucht, glitschig, geschmeidig und luden ein, die Schritte gleiten zu lassen. Als Margarete es übertrieb, verlor sie die Balance und fiel auf den Rücken, dass es ihr für einen Moment den Atem nahm. Sie lag, die linke Seite tat ihr weh, und sie lachte. Über den Übermut ihrer Schritte und über den Hochmut, der vor dem Fall kommt. Hatte sie doch auf die Gäste hinabgesehen? Sie war gern allein und sie war viel allein. Wenn sie Menschen begegnete, waren sie ihr oft zutiefst fremd, unbegreiflich in ihrem Treiben, unheimlich in ihrer Sicherheit. War, was Margarete als Distanz der Fremdheit erlebte, in Wahrheit die Distanz des Hochmuts? Ihr Blick ging in die Zweige und in den Himmel. Sie sah im Wind die Blätter zittern und sie sah einen Stern wandern, bis sie verstand, dass es ein Flugzeug war. Dann hörte sie Krähen ganz nah und ganz laut. Hatten sie einen Feind entdeckt? Wollten ihn vertreiben oder stritten sie? Wachten Krähen nachts auf und stritten? Na, wenn sie länger krächzten, würden sie das Haus aufwecken. Margarete stand auf und ging weiter. Sie ging zu der Bank, auf der Ilse gesessen und geschrieben hatte, und setzte sich. Sie hatte die Bank hier aufgestellt. Lange hatte sie von einem Haus an einem See oder einem Fluss geträumt. Nun erfüllten Bank und Bach den Traum vom Leben am Wasser. Und Margarete war zufrieden. See oder Fluss hätte sie nicht für sich gehabt, den Bach hatte sie für sich. Manchmal irritierte es sie, wie gerne sie sich zurückzog, wie rund, wie leicht, wie heiter das Leben allein war. Bis zu der Flucht, zu der sich 2 Jahre vor der Wende plötzlich die Möglichkeit ergeben hatte, war sie anders gewesen, geselliger, kontaktoffener, kontaktbedürftiger. Aber im Westen fühlte sie sich nicht zu Hause, und als sie wieder in den Osten hätte gehen können, war auch er ihr fremd geworden. Ihre Arbeit als freie Übersetzerin brachte sie alle paar Wochen mit ihrem Lektor in Berührung. Und wenn sie etwas nicht im Internet fand, musste sie in der Staatsbibliothek recherchieren. Auch das alle paar Wochen. Und kam dabei gelegentlich mit einem anderen Benutzer ins Gespräch, manchmal sogar über einen Kaffee. Es gab die gemeinsame Wohnung mit Christiane. Aber seit es außerdem das gemeinsame Haus auf dem Land gab, lebte Margarete oft wochenlang allein im Gartenhaus. Wurde sie, indem sie sich zurückzog, unfähig, mit anderen zu fühlen? Sie hatte Christiane in ihrer Sorge um Jörg zu begleiten versucht, und sie hatte sich auch vorgenommen, Jörg zu mögen und ihm zu helfen, aber auch wenn sie das Verhältnis ihrer Freundin zu deren Bruder nach nächtelangen Erzählungen verstand, sie fand es krank. Und verstand es nur so, wie man eine Krankheit versteht. Sie fand auch Jörg krank. Muss nicht krank sein, wer Leute umbringt? Nicht aus Leidenschaft oder Verzweiflung, sondern klaren Kopfs und kalten Bluts. Hat, wer gesund ist, nicht einfach anderes und besseres zu tun? Margarete hatte auch bei den Gesprächen über die RAF und den deutschen Herbst und die Begnadigung von Terroristen, die Christiane und ihre Freunde führten, wieder und wieder das Gefühl eines kranken Themas, eines Themas, bei dem über eine Krankheit gesprochen wurde, die damals die Terroristen befallen hatte und nun auch die Sprechenden befiel. Wie kann man gesunden Sinns erörtern, ob die Welt durch Mord eine bessere Welt wird? Ob die Gesellschaft durch Gnade für Mörder eine bessere Gesellschaft wird. Das alles tat einer hässlichen, abstoßenden Krankheit viel zu viel Ehre an. Nein, Margarete konnte nur das Mitgefühl haben, das man mit Kranken hat. War das zu wenig? Es wurde morgenkühl und Margarete hob die Beine auf den Sitz, zog das Nachthemd über die Füße und legte die Arme um die Knie. Bald würde es Tag werden. Beim ersten Schimmer des Sonnenlichts würde sie aufstehen, zurückgehen, sich nochmal hinlegen und nochmal einschlafen. Nein, das Mitgefühl, das sie mit Christiane und Jörg und auch den Gästen hatte, war nicht zu wenig. Es war kein Almosenmitgefühl, bei dem man gibt und zugleich das Weite sucht. Sie freute sich darauf, wieder allein zu sein. Aber jetzt waren die anderen da. Und sie wollte tun, was sie konnte, damit die Kranken nicht noch kränker würden. Mit sich im Reinen nickte sie ein, und der Kopf sank ihr auf die Knie. Als Kälte und Schmerzen sie weckten, wurde der Himmel im Osten hell. Samstag. Zuerst taucht die Sonne die Krone der Eiche vor dem Haus in helles Licht. Jetzt werden die Vögel, die dort wohnen und schon schwatzen, seit die Dämmerung anbricht, laut. Die Amsel singt so kräftig und beharrlich, dass wer im Eckzimmer schläft, aufwacht und nicht mehr einschlafen kann. Das Licht der Sonne wandert die der Straße zugewandte Seite des Hauses hinab, erreicht hinter dem Haus die andere Eiche, das Gartenhaus, die Obstbäume und den Bach. Es scheint auch auf den Verschlag an der Nordseite des Gartenhauses, aus dem Margarete ein Hühnerhaus mit Hof machen möchte. Sie würde gerne vom Schrei des Hahns geweckt. Bis auf die Vögel sind die Morgen still. Die Glocken der Dorfkirche läuten erst um 7. Die Landstraße ist weit weg und die Bahnlinie noch weiter. Die LPG, deren Fahrzeuge am frühen Morgen zur Arbeit fuhren und aus deren Stellen der Wind das Muhlen der Kühe herüberwehte, existiert schon lange nicht mehr. Ihre Ställe und Schuppen sind leer und ihr Boden ist verkauft und verpachtet und wird von einem Hof im nächsten Dorf bewirtschaftet. Die wenigen Bewohner des Dorfes, die Arbeit haben, haben sie nicht hier. Sie brechen am Sonntagabend auf und kommen am Freitagabend wieder zurück. Am Samstag und Sonntagmorgen schlafen sie lange. Die Morgen sind still und sie sind melancholisch. Wie die Mittage und die Abende, die Vor- und Nachmittage. Sie sind melancholisch nicht nur im Herbst und im Winter, sondern auch im Frühling und Sommer. Es ist die Melancholie des hohen Himmels und des weiten, leeren Landes. An den Bäumen, dem Kirchturm, der Elektrizitätsleitung mit Mast und Drähten findet der Blick keinen Halt. Er findet keine Berge in der Ferne und keine Stadt in der Nähe, nichts, was Grenzen setzen und Raum schaffen würde. Er verliert sich. Der Besucher, der den Blick schweifen lässt, verliert sich mit ihm. Und es macht ihn traurig und ist zugleich so zwingend, dass ihn die Sehnsucht ergreift, sich da reinzuschicken, sich einfach zu verlieren. Wer hier geboren und aufgewachsen ist und sich daran macht, einen Beruf zu ergreifen und eine Familie zu gründen, muss sich entscheiden, bleiben oder gehen. Klein bleiben unter diesem Himmel und in dieser Leere oder groß werden um den Preis des Lebens in der Fremde. Auch wer die Entscheidung nicht bewusst trifft, spürt, wenn er bleibt, dass sein Leben klein sein wird. Noch ehe es wirklich begonnen hat. Und wenn er geht, dass er nicht nur einen Ort, sondern ein Leben hinter sich lässt. Ein Leben, dessen kleiner Zuschnitt doch voller Schönheit ist. Deshalb kommen die Besucher wieder und kaufen sich ein Haus oder einen Hof und geben der Sehnsucht, sich zu verlieren, am Wochenende nach. Dass der kleine Zuschnitt auch voller Hässlichkeit ist, stört sie nicht. Sie leiden nicht unter der Eintönigkeit, machen nicht die Erfahrung, dass sie, was sie tun, ebenso lassen können, werden nicht träge, werden nicht böse, verlieren sich nicht an den Alkohol. So war es immer schon. Immer schon gab es die, die blieben, die, die gingen und die, die teils in der großen Stadt und teils auf dem Lande lebten. Immer schon ging es ums sich da reinschicken oder aufbrechen. Und immer schon gelang es manchen, die sich's leisten konnten, die Melancholie zu genießen, ohne ihr zu verfallen. Margarete ärgerte sich über das Gerede vom Niedergang des weiten, leeren Landes zwischen der großen Stadt und dem Meer. Sie fand nicht, dass es im Sozialismus besser gewesen war oder, soweit sie darüber Bescheid wusste, unter der Herrschaft der Junker. Sie glaubte nicht, dass das politische und das wirtschaftliche System wichtig waren. Die Melancholie war wichtig. Sie prägte das Land und die Menschen mehr als alles andere. Margarete war in einer benachbarten kleinen Stadt aufgewachsen und nach Berlin aufgebrochen, um nie zurückzukehren. Um fremde Sprachen zu studieren, in die Ferne zu reisen und in der Ferne zu bleiben. Aber schließlich war sie wieder hierher gezogen. Zuerst nur für die Wochenenden, dann für Monate. Sie hatte sich mit Verspätung da reingeschickt und auch nicht ganz, weil sie noch die Wohnung mit Christian in der Stadt hatte. Aber ihr Gartenhaus, ihre Bank am Bach, ihre Wanderungen, ihre Übersetzungen, ihr Alleinsein, es war eine Version des kleinen Lebens, vor der sie geflohen war, und sie wusste es.